Now there's a promise for you to enter the rest, and I promise you will show you how to enter into it. Es gibt da also eine Verheißung, in die Ruhe einzukehren, und ich habe euch versprochen, euch zu zeigen, wie man da hinkommt. I'm gonna keep my promise. Also werde ich mein Versprechen halten. It's very clear from the context how we can enter the rest. Vom Kontext her ist es ganz klar, wie wir in diese Ruhe eintreten können. Look what it says. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. Schaut, was da geschrieben steht, Hebräer 4,2. Denn auch uns ist die gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Which they heard did not profit them. Aber das gehörte Wort nutzte ihnen nichts. Not being mixed with faith in those who heard it. Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Hier geht es um das Volk Israel, das nicht in das verheißene Land eingetreten ist. Das ist ein Bild für die Ruhe Gottes. Because obviously we are not supposed to go literally into the land of Canaan. Weil wir offensichtlich nicht wirklich in das Land von Kanaan gehen müssen. So what was the problem? Why could they not enter the rest? Was war also das Problem? Warum konnten sie nicht in die Ruhe eingehen? I tell you why. Ich sage euch warum. Because they did not mix the word or the good news with faith. Weil sie das Wort oder die gute Nachricht nicht mit dem Glauben verbunden haben. It's really interesting that the Bible calls it the good news. Es ist wirklich interessant, dass die Bibel es die gute Nachricht nennt. Good news was preached to them. Also welche gute Nachricht wurde ihnen verkündigt? The good news that was preached to them was the good news that there is a land that God conquered for you. Go and take it. Die gute Nachricht, die ihnen gepredigt wurde, war, dass es da ein Land gibt, das Gott für sie erobert hatte. The word that is used here in the original Greek for good news is actually the word gospel. Das Wort, das im ursprünglich Griechischen für die gute Nachricht verwendet wurde, war Evangelium. Gospel was already preached to the old covenant people. Das Evangelium wurde also bereits im Alten Testament gepredigt. The old covenant God already says, guys, you can come into the land and I'm the one who gives you the victory. Im Alten Testament sagte Gott, Leute, ihr könnt in das Land kommen und ich werde euch den Sieg geben. But what was the only way for them to experience that rest? Aber was war für sie die einzige Möglichkeit, diese Ruhe zu erfahren? It is the exact same way that you can experience today. Es war ganz genau gleich wie für euch heutzutage. You have to mix the good news with faith. Wir müssen die gute Nachricht mit dem Glauben verbinden. Look, the Bible didn't just say that they did not believe it. Schaut, die Bibel hat nicht nur gesagt, dass sie nicht glauben. Although it was the problem, they did not believe. Obwohl es wirklich das Problem war und sie nicht glaubten. In the very next verse, God says, "For if they would have believed." Aber im nächsten Vers sagt die Bibel, wenn sie geglaubt hätten. But here he uses a very specific expression in the original language. Aber hier wurde ein ganz besonderer Ausdruck in der ursprünglichen Sprache verwendet. They heard the good news. Sie haben die gute Nachricht gehört. They didn't mix it together with faith. Diese aber nicht mit dem Glauben verbunden. Look, the word mix in the original Greek, it means this. Das Wort verbinden bedeutet im ursprünglich Griechischen folgendes. To mix it together until it becomes one unity. Etwas so miteinander zu verbinden, bis es eine Einheit wird. I'll give you two examples so you can understand this. Ich werde euch zwei Beispiele geben, damit ihr das verstehen könnt. You take water. Ihr nehmt Wasser. You take sand. Ihr nehmt Sand. And you take cement. Und ihr nehmt Zement. And you mix that. Dann vermischt ihr es. What happens when you mixed it? Was geschieht, wenn ihr es vermischt habt? You have concrete. Ihr bekommt Beton. Show me now where is the sand, show me where is the cement and show me where is the water. Zeig mir jetzt, wo der Sand, wo der Zement und wo das Wasser ist. You can't. Es geht nicht. It's been mixed together. Es ist miteinander verbunden. Now it's concrete that is strong enough to hold a house together. Es ist jetzt Beton, der stark genug ist, ein Haus zusammenzuhalten. That's exactly what the Bible is telling us. Und das ist genau das, was uns die Bibel hier sagt. Or I give another picture. Ich werde euch noch ein Bild geben. Something breaks and you take this powerful super glue. Etwas zerbricht und ihr nehmt einen starken Superkleber. And then you put this thing together. Dann klebt ihr es wieder zusammen. So you mix this super glue with that piece that was broken. Also ihr verbindet diesen Superkleber mit dem zerbrochenen Teil. And I've seen this thing happen. Ich habe das schon öfter gesehen. If it breaks again, it breaks in another place, but it doesn't break where the superglue is mixed with the material. Und wenn es dann noch einmal bricht, dann bricht es auf einer anderen Seite, aber nicht mehr dort, wo der Superkleber mit dem Material verbunden ist. Because where it's mixed together, it cannot be torn apart anymore. Denn wo es miteinander verbunden ist, kann es nicht mehr auseinanderbrechen. That's exactly what God is saying. Das ist genau das, was Gott sagt. It's one thing to have faith, and it's one thing to hear the word. Es ist eines, Glauben zu haben und ein anderes, das Wort zu hören. You have to mix these things two together in your heart until they cannot be separated anymore. Ihr müsst diese beiden in euren Herzen miteinander verbinden, dass es nicht mehr getrennt werden kann. What is the gospel? Was ist das Evangelium? The gospel is the good news of the finished work of the cross. Das Evangelium ist die gute Nachricht vom vollbrachten Werk am Kreuz. You have to mix in your heart together the finished work of the cross with your faith until it's part of you. Ihr müsst in euren Herzen das vollbrachte Werk am Kreuz mit eurem Glauben verbinden, bis es ein Teil von euch geworden ist. Once the message of the finished work of the cross and your faith have become a unity, everything can pull and tear and it cannot be pulled away anymore from you. Wenn die Nachricht vom vollbrachten Werk am Kreuz und euer Glaube eine Einheit geworden sind, kann es ziehen und reißen, aber nichts kann es mehr von euch trennen. Do you know what it means? Wisst ihr, was das bedeutet? It means you don't even care anymore what's going on around you. Es bedeutet, dass es euch egal ist, was um euch herum passiert. Because now in your heart you've entered into the rest of God. Weil ihr jetzt in euren Herzen in die Ruhe Gottes eingetreten seid. That's where we need to come. Da müssen wir hinkommen. So meditate on the finished work of the cross. Also meditiert über das vollbrachte Werk am Kreuz. Declare the finished work of the cross. Proklamiert das vollbrachte Werk am Kreuz. Think about the finished work of the cross. Denkt über das vollbrachte Werk am Kreuz nach. Every morning when I wake up, I spend so much time just thanking Jesus for the cross. Just thanking him for a long, long, long time. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, verbringe ich so viel Zeit nur damit, Jesus für das Kreuz zu danken. Ihm einfach lange, lange dafür zu danken. Because I don't want to let it go from my heart. Ich möchte das niemals aus meinem Herzen verschwinden lassen. Otherwise, I will leave my place of rest. Weil ich dann meinen Ort der Ruhe verlassen würde. They did not mix the word. Mix it, mix it, mix it until it's a unity. Sie haben also das Wort nicht verbunden. Also verbinde es, verbinde es, verbinde es, bis es eine Einheit wird. We will talk tomorrow. Morgen geht's weiter.